Jahr. Hier werden keine Träume wahr. Für unsere Zukunft seh ich rot. Ich wünschte, wir wären tot. Weil du der Mensch bist. Weil du der Mensch bist. Weil du der Mensch bist. Weil du ein Virus bist. Weil du der Mensch bist. Bist du ein Parasit. Weil du der Mensch bist. Auf der Suche nach. Weil du der Mensch bist. Willst du der Beste sein. Du kommst dir groß vor. Doch bist jämmerlich klein. Weil du der Mensch bist, auf der Suche nach Krieg.